بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Machen inshallah ta'ala heute weiter im ersten Band auf der Seite 307, Kapitel 69, in Hadith 608. Der Autor rahimahullah ta'ala sagte: Wie stellen sich zwei Leute auf, wenn sie zusammen beten? Anas radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu Haram ging. Man brachte ihm Fett und Datteln. Da sagte er: Bringt beides in ihre jeweiligen Behälter zurück, denn ich faste. Dann stand er auf und betete uns zwei freiwillige Rak'a vor. Sulaim und Haram stellten sich hinter uns auf. Thabit radiallahu anhu sagte, oder rahimahullahu sagte, soviel ich weiß, hat er noch gesagt, er stellte mich auf einen Teppich an seine rechte Seite. In diesem Hadith oder in diesem Kapitel geht es darum, wenn man in der Gemeinschaft betet, auf welche Art und Weise, wie stellt man sich hin. Und es gibt verschiedene Wahrscheinlichkeiten. Also Wahrscheinlichkeit Nummer 1 ist, dass man mit einer zweiten Person betet oder man betet mit mehr als zwei Personen. Und dann jeweils die anderen Personen sind entweder vom gleichen Geschlecht oder vom unterschiedlichen Geschlecht. Oder, das sind die zwei, das sind die verschiedenen Fälle. Und je nachdem stellt man sich unterschiedlich auf. Und in diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben wir schon zwei Fragen beantwortet. Die erste Frage ist quasi, wo stellen sich die Frauen auf? Und die Antwort lautet, die Frauen stellen sich immer hinter die Männer und niemals in der gleichen Reihe und schon gar nicht vor die erste Reihe der Männer. Und es spielt keine Rolle, ob es sich hier um zwei Frauen handelt oder um eine Frau handelt. Das ist wichtig zu wissen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand hinter einer Reihe alleine betet, so hat er nicht gebetet. Okay? Und die Frage ist, dieser allgemeine Hadith, der normalerweise sprachlich auch Frauen beinhalten würde, richtig? Das heißt, wenn nur Männer beten würden und hinter der letzten Reihe ist eine Frau alleine, dann würde dieser Hadith normalerweise auch greifen in diesem Fall. Aber wir sagen, dieser Hadith gilt nicht für den Fall, dass eine Frau alleine hinter Männern betet, denn sie darf gar nicht in der gleichen Reihe wie Männer stehen. Sogar manche Ulama sind ganz streng, sie sagen sogar, dass wenn eine Frau in der gleichen Reihe betet wie Männer, dann ist das Gebet der Männer ungültig. Ja. Wie dem auch sei, dieser Hadith bezieht sich auf zwei Frauen, aber beinhaltet gesetzlich gesehen den Fall, dass Frauen überhaupt beten, egal welchen Fall, wie viele Frauen das sind. Das ergibt sich aus anderen Überlieferungen, weil es auch bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden sind und auch wir gleich sehen werden. Okay? Aber das ist die Zusammenfassung dieser Überlieferungen in Bezug auf die Frauen. Das heißt, wir haben jetzt hier überliefert den Fall, dass Frauen und Männer beide beide mehr als eine Person sind und sie gemeinsam beten. Und der Prophet a.s.w. ließ den Mann an seine rechte Seite, stellte den Mann auf seine rechte Seite. Und zwar Anas, radiallahu ta'ala an. Also weist es darauf hin, dass wenn eine Person alleine betet, betet sie alleine, wie auch sonst. Und wenn sie mit einem zweiten gleichen Geschlechtes betet, dann stellt sich der Imam auf die linke Seite und der zweite an die rechte Seite des Imam. Das ergibt sich aus dieser Überlieferung und ergibt sich auch aus anderen Überlieferungen, wie wir inshallah ta'ala noch sehen werden im berühmten Hadith von Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu. Es heißt hier, und aus diesem Hadith entnehmen wir auch, dass jemand, wenn er am Fasten ist, berechtigt ist zu sagen, ich möchte nicht essen, weil ich faste. Und er ist nicht irgendwie jetzt gezwungen, dass er unbedingt sein Fasten brechen müsste oder ähnlich. Ja? Und Sunna ist es, wenn man eingeladen worden ist, also das heißt, wenn das Essen speziell für einen zubereitet worden ist und diese Person sich also Mühe gemacht hat, extra wegen dir, und du ihr dann sagst, ich breche mein Fasten, oder ihr auch nicht sagst, und du isst dann einfach und brichst dein Fasten, sofern es natürlich ein freiwilliges Fasten gewesen ist. Ja? Aber das ist hier nicht der Fall, sondern man brachte ihm, wie man jedem Gast, der bei ihm zu Hause sitzt, bringt man ihm was zu trinken, bringt man ihm Datteln, bringt man ihm was Kleines zu essen, Kekse oder ähnliches, und er sagt, ich möchte nicht essen, sondern ich möchte fasten, da ich am Fasten bin. Und der Prophet hat keinen Unterschied gemacht, hat hier nicht gesagt, ob es sich um freiwilliges Fasten handelt oder nicht. Das wissen wir, sehen wir nicht. Aber natürlich außerhalb von Ramadan kann man davon ausgehen, dass es sich hier eher um freiwilliges Fasten handelt, als um Pflichtfasten, das er nachgeholt hätte. Die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer. Also deswegen kann man nicht davon ausgehen. Entscheidend ist, dann geht es noch weiter, dann stand er auf und betete uns zwei freiwillige Raka'a vor. Daraus entnehmen wir die Gültigkeit eines freiwilligen gemeinschaftlichen Gebetes. Okay? Das heißt, wenn einer sagt, ich möchte gerne euch vorbeten, wie zum Beispiel, um ihnen das Gebet beizubringen. Beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam, natürlich ist es einfach ein Segen, dass die Leute, dass er bei jemandem überhaupt zu Hause ist und dass er dann, wie jemand ihm mal gesagt hat, bitte bete bitte für mich an einer Stelle, damit ich an diesem Platz immer bete. Ja, das ist natürlich eine spezielle Sache für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, aber allgemein die Gültigkeit eines freiwilligen Gemeinschaftsgebetes können wir daraus entnehmen. Ja, können wir daraus entnehmen. Und auch wenn es jetzt es ist kein Fardgebet oder ein Sunna-Gebet, das wir kennen, sondern es ist man nennt das Nafila Mutlaqa. Nafila Mutlaqa nennt man das. Zakallah. Und diese Nafila Mutlaqa heißt, die ist nicht irgendwie aufgrund eines bestimmten Ereignisses, wie zum Beispiel nach dem Wudu, dem Betreten der Moschee oder ähnliches. Das ist nicht einfach so, jemand möchte zu einer Zeit, zu der man beten darf, einfach zwei Raka'a beten, vormittags, nachmittags, im Sinne von zwischen Dhuhr und Asr, ja, vor allem in der Nacht, möchte zwei Raka'a mit jemandem vorbeten, weil das ist alles erlaubt, Alhamdulillah, aufgrund dieser Überlieferungen. Sulaim und Haram stellten sich hinter uns auf, weil sie offensichtlich schon wussten, wie sie das zu machen haben. Und Anas radiallahu anhu stellte sich an die rechte Seite des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil sie auch schon wussten, wie sie das zur Hand haben. Anas berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihn und eine Frau von ihnen im Gebet leitete. Er stellte ihn an seine rechte Seite und die Frau dahinter. In dieser Überlieferung sehen wir fast den gleichen Fall, aber nicht genau den gleichen Fall. Und zwar haben wir wieder den Propheten sallallahu alaihi wasallam und Anas ibn Malik. Und ihr wisst, dass Anas ibn Malik den Propheten sallallahu alaihi wasallam 10 Jahre lang den Dienst erwiesen hat. Und deswegen gibt es viele Situationen, die sich ergeben haben. Und eine zweite ist eben, dass er zu zweit mit einer Frau gebetet hat. Und diese eine Frau hat hinter den beiden gebetet. Und das zeigt, wie ich vorhin erklärt habe, dass eben dieser Hadith des Propheten La salata li munfaridin khalf as-saff, kein Gebet für denjenigen, der hinter der Reihe alleine betet, gilt nicht für den Fall, dass eine Frau allein hinter Männern betet. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma sagte: Ich verbrachte die Nacht bei Maimuna radiallahu anhu, meiner Tante mütterlicherseits, seine Khala. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam stand in der Nacht zum Beten auf, eröffnete den Wasserbehälter und vollzog den Wudu. Dann verschloss er ihn wieder und stellte sich zum Gebet auf. Hierauf erhob ich mich und vollzog den Wudu wie er und stellte mich dann an seine linke Seite. Er nahm mich dann mit seiner rechten Hand und drehte mich hinter sich herum, fehlt ein E, auf seine rechte Seite, und dann betete ich mit ihm. Diese Überlieferung von Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, das ist ein Ausschnitt aus einer längeren Überlieferung. Das ist ein Hadith, der voller Informationen ist, gerade in der längeren, vollständigen Version. Aber wie wir sehen, dieser Hadith ist überliefert in allen sechs berühmten Hadith-Werken, also Bukhari, Muslim, Abu Dawud haben wir gerade vor uns, Tirmidhi, Nasai und Ibn Majah. Und dieser Hadith, Imam Abu Dawud hat natürlich erwähnt, wegen der Geschichte mit dem, wo man betet. Aber hier ist noch eine zusätzliche Information, also sind viele zusätzliche Informationen, aber gerade in Bezug auf das Gebeten der Gemeinschaft, wie man sich aufstellt, ist noch eine zusätzliche Information, wie wir gleich in Inshallah Ta'ala sehen werden. Ibn Abbas sagt, ich verbrachte die Nacht bei Maimuna, meiner Tante mütterlicherseits. Also sie war eine Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet alaihi wasallam stand in der Nacht zum Beten auf und eröffnete den Wasserbehälter und vollzog den Wudu. Dann verschloss ich ihn wieder und stellte sich, dann verschloss er ihn wieder und stellte sich zum Gebet auf. Und natürlich, yani, ohne jetzt im Hadith zu lange zu sprechen, aber hier sehen wir, wie Abdullah ibn Abbas als kleiner Junge, die Nacht verbracht hat mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, um ihn zu beobachten, wie er die Nacht verbringen wird, wie er die Ibadah für Allah vollziehen wird, den Wudu, als auch den, das Nachtgebet, Qiyamul Layl. Und nicht nur das, dass er es lernt, sondern er macht mit. Dadurch merkt man sich das dann am besten, weil das ist Sinn und Zweck des Ganzen. Es soll nicht das Ziel eines nach Wissen strebenden sein, zu lernen, um es zu wissen, sondern es soll sein, es zu lernen, um auch danach zu handeln. Und nicht nur das, dass er es gelernt hat und danach gehandelt hat, sondern er hat auch dazu aufgerufen, dazu eingeladen, dazu angespornt und den Hadith weiter überliefert für die Ummah, sodass sie bis an den heutigen Tag vorhanden ist und auch gelehrt wird. Hierauf erhob ich mich und vollzog den Wudu wie er, radiallahu anhu, und stellte mich dann an seine linke Seite. Er nahm mich dann mit seiner rechten Hand und drehte mich hinter sich herum auf seine rechte Seite und dann betete ich mit ihm. Aus diesem Hadith entnehmen wir eine Information, und zwar, dass wenn man zu zweit betet, dass der Imam links steht und der andere, der Ma'mum, rechts betet. Aber zusätzlich ist was anderes passiert. Er ist ja erst einmal links gestanden. Das heißt, er stand erst einmal falsch. Und trotz, dass er falsch stand, war das Gebet trotzdem gültig. Warum? Weil er es korrigiert hat. Ja? Und es weist darauf hin, dass bestimmte Fehler wie diese noch korrigiert werden können. Und wenn sie korrigiert werden, dann ist das Gebet, bleibt es gültig. Und er müsste nicht von neuem anfangen oder ähnliches. Ebenso können wir aus diesem Hadith entnehmen, dass wenige Bewegungen im Gebet, die zugunsten des Gebetes sind, die im Sinne des Gebetes sind, in Ordnung sind und nicht zur Ungültigkeit des Gebetes führen. Ja? Ebenso entnehmen wir aus diesem Hadith, guck mal, der Prophet a.s. hat ihn, wie es heißt, drehte mich hinter sich herum. Das heißt, er hat ihn von seiner linken Seite gedreht am Kopf, ja, auf die andere Seite, aber von hinten und nicht von vorne. Ja? Warum? Weil von vorne, vor dir darf niemand laufen, du wirst dein Bestes tun, dass niemand jeweils zwischen dir und deiner Qibla läuft. Sogar dass der Prophet a.s. hat einmal, als ein Schaf gekommen ist, hat er sich immer weiter nach vorne bewegt, weil er Angst hatte, dass das Schaf seine Qibla durchquert. Ja? Und dann ist er sogar am Ende ist er sogar mit seinem Bauch an der Wand gewesen, a.s. All dies, damit das Tier nicht zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala läuft, weil das ist das, was Heiliges, und man möchte hier nicht gestört werden. Und genauso auch kennt den Hadith, dass man auch so ruhig seine Hand ausstrecken darf, um jemanden davon abzuhalten, dass er vor einem läuft. Ja. Das ist, erkennen wir auch an diesem Hadith, dass eben vor dir niemand laufen soll, sondern wenn dann hinter dir, soweit es geht. Und in der längeren Version gibt es noch mehr Vorteile, aber die haben jetzt nichts zu tun mit dem Grund, warum der Imam das erwähnt hat. Deswegen hat er sich mit diesem Ausschnitt aus diesem Hadith offensichtlich begnügt. In dieser Version heißt es, dann nahm er mich bei meinem Kopf oder bei meinem Zopf und stellte mich auf seine rechte Seite. Ja. 70. Wie stellt man sich zu dritt hin? Zu dritt hinzustellen, gemeint ist hier drei Männer. Weißt du, warum? Weil den Fall von zwei Männern und einer Frau haben wir schon gehabt. Deswegen wäre das ja eine Wiederholung. Okay. Dann schauen wir uns das an. Das ist die Frage, die wir uns stellen. Das ist die Frage, die wir uns stellen, wenn drei Männer dass es also zusammen beten wird, weil der eine Fall ist ja schon abgedeckt. Ja. Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtet, dass seine Großmutter Mureika den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zum Essen einlud, das sie zubereitet hatte. Er aß davon und sagte, steht auf, damit ich euch vorbete. Anas sagte, ich ging dann zu einer Matte, die durch die Zeit schon schwarz geworden war. Ich goss Wasser darüber. Dann stellte sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam darauf und mich und das Waisenkind hinter sich und die alte Frau hinter uns. Er betete uns zwei Rak'a vor und dann ging er sallallahu alaihi wasallam weg. In dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam zeigt, dass er alaihi salatu wasallam Einladungen angenommen hatte und wie in diesem Fall hier die Großmutter Mulaika radiallahu ta'ala anha, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam eingeladen hat und er diese Einladung nachgegangen ist. Als er davon aß, nach dem Essen sagte er, steht auf, damit ich euch vorbete. Und das ist das Gleiche, was wir vorhin auch gesagt haben, auch wieder ein Hinweis darauf, dass man ein freiwilliges Gebet in der Gemeinschaft so verrichten darf, gerade wenn es irgendein ein erzieherisches Ziel gibt oder ein lehrhaftes Ziel gibt, was dahinter steckt, wie zum Beispiel jetzt in diesem Fall, wie die Leute sich aufstellen sollen für das Gebet oder ähnliches. Er sagte, steht auf, damit ich euch vorbete. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass nicht jeder Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam verpflichtend ist, richtig? Weil das freiwillige Gebet ist freiwillig. Auch wenn ich dich auffordere, sage, komm, beten wir freiwillig, dann heißt es nicht, dass du das nicht machst, dass du deswegen gesündigt hast. Ja? Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiß ja, was die Leute gerne hätten von ihm. Die Leute wollen von ihm, dass er für sie betet, alaihi salatu wasallam. Was gibt es Schöneres, als dass du hinter ihm beten darfst, sallallahu alaihi wasallam. Er kommt den Leuten zuvor, noch bevor die Leute überhaupt danach gefragt haben. Anas sagt, ich ging dann zu einer Matte, die durch die Zeit schon schwarz geworden war. Ich goss Wasser darüber, dann stellte sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam darauf. Und das ist ein Hinweis darauf, dass das Verwenden von Gebetsteppichen legitim ist. Ja? Also selbst wenn wir diesen Hadith nicht hätten, das Verwenden eines Gebetsteppichs, um darauf zu beten, weil, damit man auf einer sauberen Stelle betet, das ist eine Sache, die hat mit dem Gebet nichts zu tun. Deswegen ist es fällt das auch nicht in den Bereich der Erneuerungen. Ja? Aber dass der Prophet es gemacht hat, ist nochmal ein Beweis mehr, dass es überhaupt gar kein Problem ist. Man auch Moscheen auch ausstatten darf mit Gebetsteppichen. Da könnte jemand sagen, zur Zeit des Propheten gab es keine Teppiche, gab es nur Kiesel, Erde oder Sand oder so. Wir sagen, das ist richtig, aber das heißt nicht, dass das andere verboten ist. Ja? Sondern beides ist erlaubt und vollkommen in Ordnung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam stellte sich darauf und mich und das Waisenkind hinter sich und die alte Frau hinter uns. Hier haben wir also die Antwort auf die Frage, wenn man zu dritt betet mit drei Männern, dann betet der eine vorne, der Imam vorne und die anderen beiden hinter einem. Und die Frau immer hinter den Männern, wie wir gesagt haben, auch wenn sie alleine ist, wie in diesem Fall. Das ist vielleicht für uns selbstverständlich. Wir kennen es gar nicht anders aus der Praxis, ja, dass man, wenn man zu dritt betet, einer vorne betet, die anderen zwei dahinter. Aber es war halt nicht immer so, im Islam, sondern das ist die zweite Phase des Islam, war so. In der ersten Phase des Islam war es anders und deswegen hat der Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, die nächste Überlieferung erwähnt. Er sagte hier, der Vater von Abdurrahman ibn al-Aswad berichtet, dass Alqama und er bei Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu um Einlass baten. Er sagte, wir warteten lange im Sitzen vor seiner Tür. Dann kam ein Sklavenmädchen heraus und bat für sie beide um Einlass, woraufhin er ihnen erlaubte einzutreten. Hiernach stand er auf, gemeint ist Abdullah ibn Mas'ud, hiernach stand er auf, betete zwischen uns beiden und sagte anschließend, so habe ich es den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam machen sehen. In diesem Hadith, der entscheidende Teil ist der letzte, in dem es heißt, hiernach stand er auf, betete zwischen uns beiden. Und diese Sache bedeutet, dass der Imam in der Mitte stand und der eine rechts stand und der andere links stand. Und so hat es der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gemacht. Und deswegen sagen wir, wenn jemand es so macht, weil der Platz zum Beispiel eng ist und es keine andere Möglichkeit gibt, außer dass die Leute in einer Reihe beten, dann ist kein Vergehen, wenn der Imam dann in der Mitte steht. Und besser wäre, wenn er trotzdem etwas nach vorne geht, um zu signalisieren, dass er eben der Imam ist. Weil Imam kommt von Amam und Amam heißt vorne. Ja. Aber ansonsten ist dieser Hadith wohl eher aufgehoben und gehört zu den früheren Hadithen und Allah weiß subhanahu wa ta'ala am besten Bescheid. Aber wenn jemand in die Situation gerät, wie ich gesagt habe, manchmal sind die Gebetsräume eher länglich und man hat nicht die Möglichkeit, jemanden nach vorne zu stellen, dann kann man im Notfall auf solche Hadithe zurückgreifen. Wallahu a'lam. 71. Der Imam wendet sich nach dem Taslim den Menschen zu. Yazid ibn al-Aswad sagte, ich betete hinter dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Wenn er sein Gebet beendet hatte, wandte er sich den Leuten zu. Das ist eine Sunna des Propheten alaihi salatu wassalam. Und wie wir mal gesagt haben, der Imam hat die Legitimation, vor den Leuten zu beten. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns als Imam diese Legitimation nicht gegeben hätte, würden wir in der Reihe beten, wie jeder andere auch. Aber so ist eben dieser Vorzug des Imams, dass er vorne steht, Imam steht. Aber dadurch nimmt er eine Position ein, die edler ist als alle anderen in der Gemeinschaft. Und es gehört dazu, dass er nach dem Gebet sich den Leuten zuwendet, damit sie sehen können, wer ihnen vorgebetet hat. Und damit er quasi ist wie jeder andere auch, dass jeder das Gesicht des anderen sehen kann. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Das ist eine Sunna des Gebetes, die man macht. Und wir sehen das gleiche auch in der nächsten Überlieferung. Al-Bara' ibn Azib sagte, wenn wir hinter dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam beteten, wollten wir immer rechts von ihm sein. Denn er wandte sich uns dann mit seinem Gesicht zu. Die Überlieferung weist offensichtlich darauf hin, dass er die Richtung sich geneigt hat, nachdem es umgedreht hat. Weil es ist, liegt in der Natur der Sache, dass der Mensch, wenn er sich umdreht zu den Leuten, dass er entweder nach links mehr ist geneigt ist oder geradeaus ist oder er nach rechts geneigt ist. Aber alles ist in Ordnung, alles ist, natürlich, aber es ist halt unwahrscheinlich, dass man mal ganz genau gerade in eine Richtung schaut. Und deswegen, wenn er sich eher nach rechts geneigt hat, weil sie es gesehen haben, wollten sie gerne ihn sehen und dass sie auch gesehen werden. Wallahu a'lam. 72. Wenn der Imam an der gleichen Stelle, wo er sein Pflichtgebet verrichtet hat, ein freiwilliges Gebet durchführt. In diesem Kapitel geht es darum, wenn jemand ein Fardgebet verrichtet hat, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha oder Fajr, und danach gibt es ein Gebet danach, also ein Pflichtgebet, bei dem es ein freiwilliges Gebet danach gibt. Also beim Fajr ist es eher nicht der Fall. Ja? Dann ist die Frage, soll er oder darf er an der gleichen Stelle das Sunna-Gebet verrichten, an der er auch sein Fard-Gebet verrichtet hat? Die Antwort darauf erhältst du im folgenden Hadith. Al-Mughira ibn Shu'bah radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Imam soll nicht an der Stelle beten, an der er gebetet hat, sondern er soll sich woanders hin begeben. Aus dieser Überlieferung entnehmen wir diese Sunnah, dass man nicht an der gleichen Stelle betet. Es ist ja nicht die einzige Überlieferung, ja, aber dass man nicht an der gleichen Stelle betet, wenn man das Fardgebet verrichtet hat. Und beim Imam besonders, wie ich vorhin schon darauf hingewiesen habe, den Vorzug, den der Imam bekommen hat, ist, weil er als Imam in der Gemeinschaft vorbetet. Diese Gemeinschaft ist jetzt vorbei. Okay? Warum willst du jetzt vorne vor den Leuten noch beten? Okay? Nimm einen anderen Platz ein, denn du hast jetzt keine Legitimation mehr, dass es so aussieht, als hättest du eine besondere Position. Ja? Dann bete woanders, wo die anderen auch beten. Und natürlich, wenn der Platz eng ist und andere keinen anderen Platz gibt, das ist alles kein Problem, darüber reden wir nicht. Wir reden davon, dass du als Imam dass du dir das Sonderrecht nimmst und sagst, das ist jetzt mein Platz, an dem ich bete, da soll kein anderer beten. Warum? Für das Gemeinschaftsgebet, da ist der Platz sozusagen für den Imam reserviert. Aber wenn du fertig bist, dann ist dieser Platz nicht mehr für dich als Imam reserviert. Ja, sondern bist du wie jeder andere auch. Und schaut mal, wie genau die islamische Scharia diese Sache nimmt. Denn wenn in den Häusern Allahs subhanahu wa ta'ala die Leute nicht gleich sind, wo sollen sie gleich sein? 73. Wenn der Imam den Wudu verliert, nachdem er in der letzten Raka'a den Kopf hebt. Abdullah ibn Amr radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Imam am Ende des Gebetes sitzt und den Wudu verliert, noch bevor er den Taslim spricht, so ist sein Gebet bereits vollendet und auch das derjenigen hinter ihm, wenn sie es vervollständigt haben. Diese Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie du sehen könnt, ist der Daif und umstritten. Und deswegen ist das ein Grund dafür, warum manche Ulama danach gehandelt haben, manche Ulama nicht nach diesem Hadith gehandelt haben. Weil es immer die Frage ist immer bei Imam Abu Dawud, rahimahullah, wenn er über einen Hadith nichts sagt, ja, dann gehen viele Ulama davon aus, dass der Hadith authentisch ist. Aber nicht alle stimmen mit dieser Regel überein. Ja. Und wenn du siehst, deswegen auch in den verschiedenen Rechtsschulen, sieht man, dass manche Gelehrte sagen, dass der Taslim am Ende des Gebetes, Assalamu alaikum, zu sagen, zumindest einmal, kein Rücken ist, keine Säule des Gebetes ist. Okay? Und sie begründen das unter anderem mit diesen Überlieferungen. Warum? Weil er sagte, also wird ihm zumindest hier zugesprochen, wenn der Imam am Ende des Gebetes sitzt und den Wudu verliert. Am Ende des Gebetes heißt, er braucht nur noch Assalamu alaikum sagen. Ja. Noch bevor er den Taslim spricht, so ist sein Gebet bereits vollendet. Auf Arabisch, فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ. Sein Gebet ist schon bereits zu Ende. Ja. Und auch, dass sie das Gebet derjenigen, die hinter ihm sind, sofern sie auch so weit sind mit dem Gebet, auch schon Tahiyatul Lillahi gesprochen haben und so weiter. Die meisten Gelehrten sehen das aber nicht so. Sie sagen, wenn dieser Hadith nicht authentisch ist, dann brauchen wir auch nicht danach handeln. Also das ist Nummer eins. Ja. Aber die zweite Sache ist, wenn sie sagen, sollte der Hadith authentisch sein, so müssen wir aufpassen, wie wir immer wieder sagen, es ist ja nicht die einzige Überlieferung, die es in diesem Zusammenhang gibt. Und du wirst immer sehr viele Konflikte haben, wenn du nicht alle, die zu einem Thema passen, alle betrachtest und alle versuchst, da sage ich mal, wie ein Puzzle versus aufeinander abzustimmen. Und deswegen haben sie gesagt, gemeint ist, mit, ist sein Gebet bereits vollendet. Es ist bereits vollendet, aber damit er es abschließt, muss er den Taslim sprechen. Okay? Es ist vollendet, das Gebet. Er hat alles gemacht, was er machen muss. Aber wie trittst du jetzt aus diesem Ihram aus? Ihram ist diese Phase oder diese Situation, in der man sich begibt, wo bestimmte Dinge verboten sind, richtig? Wie bei der Hajj, bei der Umrah, beim Gebet genauso. Das ist, beim Gebet darf man nicht essen, obwohl Essen eigentlich erlaubt ist. Ja? Aber sobald du Allahu Akbar sagst, darfst du nicht mehr. So, wie gehst du aus diesem Ihram raus? Das ist die Frage. Die meisten Gelehrten sagen, durch den Taslim. Warum? Weil es andere Überlieferungen gibt. Ja? Wie zum Beispiel von Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, sagte, der Schlüssel zum Gebet ist die Reinigung. Der Al-Iftitah, das Eröffnen des Gebetes, geschieht durch den Takbir. Tahrimuha Takbir. Tahliluha Taslim. Tahlil heißt auf Arabisch halal machen. Ja, vor was haram, was im Haram-Zustand. Jetzt machst du wieder deine Situation wieder halal, damit du wieder reden darfst mit anderen Leuten, dich bewegen darfst, essen darfst, alles, was vorher verboten war. Und sie sagen, dieser Hadith weist darauf hin, dass das die Art und Weise ist, wie man ordnungsgemäß aus dem Gebet rausgeht. Ja? Und wie heißt es? Und sowieso, wenn die Überlieferung nicht authentisch ist, dann fassen wir uns sowieso nicht darauf. Das ist die Zusammenfassung des Ganzen ist, nach der Mehrheit sagen wir, wenn man im letzten Teil des Gebets den Wudu verliert, ist das Gebet ungültig. Und du musst Wudu machen und dein Gebet wiederholen. Ja. Wie man mit dem Imam in diesem Fall umgeht, kann ja eine Person dann das Gebet weiterleiten. Der Imam kann ja eine Person bestimmen, die dann an seiner Stadt das Gebet zu Ende führt. Und darin haben wir eine Sunna von Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, der ja im Gebet, im Fajr-Gebet niedergestochen wurde, radiallahu anhu, und dann eine andere Person hat weiter beten lassen. Und genau diese Überlieferung, die ich vorhin erzählt habe, ist auch hier die nächste Überlieferung, 618. Ali, radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte, der Schlüssel des Gebets ist die Reinigung. Miftah al-Salah, al-Tahur. Die Eröffnung durch den Takbir und die Beendigung durch den Taslim. Ja. Und das ist eben immer schwierig, das zu übersetzen, aber es heißt hier, die Eröffnung durch den Takbir. Die Eröffnung, was im Arabischen ist mit Tahrim. Tahrim heißt das Verbieten. Ja. Das Verbieten des Gebetes ist durch den Takbir. Ja, gemeint ist, in diesen Zustand des Tahrim, in den Zustand des Ihram einzutreten, geschieht durch Allahu Akbar. Durch Allahu Akbar, khalas, wird alles verboten, was man während dem Gebet nicht machen darf. Durch den Takbir und durch die Beendigung durch den Taslim. Beendigung, wie ich gesagt habe, Tahlil, kommt von Halal, Tahlil, etwas Halal machen. Und die anderen sagen, deswegen sagt die Mehrheit, wenn du das nicht gemacht hast, hast du dein Gebet nicht ordnungsgemäß beendet. Und nicht ordnungsgemäß beendet bedeutet, es ist ungültig geworden. Und genauso wie du, und das passt natürlich auch zum Rest des Hadithes. Ja, weil wenn du die Reinigung nicht vollzogen hast, ist dein Gebet ungültig. Richtig? Wenn du Allahu Akbar nicht gesagt hast am Anfang, hast du gar nicht angefangen zu beten. Richtig? Nein, genau das Gleiche. Die dritte Angelegenheit ist das Taslim sprechen. Wenn du das nicht machst, dann bist du nicht ordnungsgemäß aus dem Gebet ausgetreten. Genauso wie die anderen zwei Sachen zur Ungültigkeit geführt haben, genauso führt das letzte zur Ungültigkeit, beziehungsweise bei den ersten beiden hast du gar nicht erst angefangen zu beten. طيب. 74. Worin ein Ma'mum seinem Imam folgen soll. In dieser Frage kommt es natürlich zu der Diskussion oder zur Thematik, in welchen Dingen folgt man dem Imam? Denn der Imam macht im Gebet Rukun-Handlungen, er macht Wajib-Handlungen, macht Mustahab-Handlungen, macht vielleicht Handlungen, die mit dem Gebet gar nichts zu tun haben, wie zum Beispiel er niest oder kratzt sich oder was auch immer. Ja? Dann ist die Frage eben, in welchen Dingen man dem Imam folgen muss. Schauen wir uns die Antwort an von Muawiyah ibn Abi Sufyan. Radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, kommt mir weder mit dem Ruku' noch mit dem Sujud zuvor. Denn ganz gleich, wie weit ich euch damit voraus bin, so werdet ihr mich, wenn ich im Ruku' bin, einholen. Wenn ich mich daraus erhebe, denn ich bin alt geworden. In einer anderen Form der Übersetzung, statt denn ich bin alt geworden, kann man sagen, denn ich habe aufgrund meines Alters ein Gewicht zugenommen. Dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt er offensichtlich am Ende seines Lebens. Und hier sehen wir, dass es hier um Rukunhandlungen geht. Es geht um den Rukur, die Verbeugung, es geht um den Sujud, die Niederwerfung. Und in diesen Dingen sollen wir dem Imam nicht voraus sein, vorauseilen. Und das beantwortet schon mal die eine Frage in Bezug auf die Rukunhandlungen des Gebetes. Denn Rukun und Sujud sind bei allen Ulama, sind Rukunhandlungen, alle. Es gibt keine Diskussion darüber. Er sagte, kommt mir weder mit dem Rukur noch dem Sujud zuvor. Es kann sein, dass der Mensch sich an seinen Imam gewöhnt hat und dass er deswegen, wenn er, er schätzt ab, wie schnell der Imam sich bewegt und dementsprechend bewegt er sich danach. Und wenn der Imam älter geworden ist, dann fallen ihm die Bewegungen schwerer. Und deswegen muss der Mamum erst recht aufpassen, dass er seinem Imam nicht vorauseilt. Weil dies ein Vergehen ist. Es ist keine Kleinigkeit, dem Imam schneller vorauszueilen. Denn es ist, der Prophet hat gesagt, eilt mich nicht oder kommt mir damit nicht zuvor. Und das ist eine Zuwiderhandlung gegen die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und gegen die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu handeln, darin steckt nichts Gutes. Kommt mir weder mit dem Rukur noch mit dem Sujud zuvor, denn ganz gleich, wie weit ich euch damit voraus bin, so werdet ihr mich, wenn ich im Rukur bin, einholen. Ja, das heißt, wenn der Imam Allahu Akbar sagt, er steht, ja, und er sagt Allahu Akbar und geht in den Rukur. Du brauchst dich nicht beeilen. Du brauchst dich nicht beeilen, weil wenn er in den Rukur geht, wird er jetzt die Sunna praktizieren, dreimal Subhana Rabbi al-Azim sagen. Und wenn du dann in den Rukur gehst, auch wenn du ein bisschen gewartet hast, genau das gleiche wird ja wieder passieren, wenn er sich vom Rukur erhebt. Er wird dann sagen, Sami'a Allahu liman hamida, und sich hochbewegen. Und hier wartest du ja wieder, bis er aufrecht steht. Und diese ganze Phase sollst du ja im Rukur verbringen. Okay? Und deswegen die Zeit, in der du in Anführungsstrichen zu spät dich zum Rukur runterbewegt hast, die gewinnst du wieder, indem du dich in Anführungsstrichen zu spät auch wieder erhebst zum Qiyam, zum Aufrechthinstehen. Weil du betest ja nur zeitversetzt mit dem Imam. Ja, ist ja nicht so, dass du, wenn er runtergeht, dass du dann in Rukur gehst und danach zeitgleich mit ihm erhebst, dann hättest du ein Zeitproblem. Ja? Aber du machst alles zeitversetzt. Deswegen, denn ganz gleich, wie weit ich euch damit voraus bin, so werdet ihr mich, wenn ich im Rukur bin, einholen, wenn ich mich daraus erhebe. Ja? Und natürlich, der Hinweis hier ist, weil er älter geworden ist, alayhi salatu wassalam. Aber das Gleiche gilt ja auch, wenn er jetzt nicht, nur es geht darum, halt, wenn man an einen Imam gewöhnt ist, an eine Geschwindigkeit gewöhnt ist, dann muss man aufpassen, wenn er mal langsam macht. Deswegen, die Lösung des Ganzen ist immer, dass man, wie es in anderen Hadithen von Bara ibn Azib überliefert, von Abbad ibn Tamim überliefert ist, dass die Sahaba sich erst gebeugt haben zum Sujud runter, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon im Sujud war. Und die Regel lautet, warte bis der Imam bei dem Rukun angekommen ist, dann bewegst du dich erst. Das ist die beste Art und Weise, wie man dem Imam nachmacht. Wenn er im Rukun angekommen ist, dann bewegst du dich. Und wenn er sich erhoben hat und steht, dann erhebst du dich. Wenn er im Sujud ist, dann bewegst du dich. Wenn er dich hingesetzt hat, dann erhebst du dich. Tamam? Und der Imam soll auch dem Ma'mum dabei behilflich sein, indem er dementsprechend den Takbir und den Tahmid bzw. den Tasmi' spricht. Ja? Wie heißt es? Und zwar, wenn er den Takbir spricht, soll er ihn zwischen den beiden Säulen, zwischen den beiden Rukunhandlungen sprechen. Ja? Sodass du als Ma'mum weißt, weil nicht jeder Ma'mum kann den Imam sehen. Es gibt Ma'mum, die in der zweiten Reihe beten, dritten Reihe beten, manchmal sogar im Nebenraum beten. Ja? Sie alle sollen das Gefühl haben, dass wenn der Imam Allahu Akbar gesagt hat, dann ist er beim nächsten Rukun angekommen. Richtig? Und wenn er Sami Allahu liman hamidah gesagt hat, dann steht er. Ja, davon sollen die Leute ausgehen. Ja. Davon müssen sie auch ausgehen. Ja. Aber wenn der Imam es anders machen würde, dann wäre er den Leuten nicht behilflich. Ja. Sonst könnte dann passieren, dass die Leute dann vor ihm ankommen. Und das ist ja genau das, was vermieden werden sollte. Und der Prophet a.s. hat den Takbir immer zwischen diesen Rukun gesprochen, wie es eindeutig heißt. Und auch Sami Allahu liman hamidah heißt, er sagte Sami Allahu liman hamidah, während er sich hoch bewegte. Und wenn er stand, sagte er Rabbana wa lakal hamd. Ja? Davon möchte ich als Ma'mum auch ausgehen, dass der Imam das macht. Wallahu a'lam. Und wenn der Imam das Allahu Akbar nicht lange in die Länge zieht und er sagt es am Anfang seiner Bewegung, dann musst du aufpassen, dass du ihm nicht vorauseilst. Und wenn der Imam ist, manchmal machen die Imam das, dass sie sprechen, kurz bevor sie ankommen bei dem nächsten Rucken, das ist auch in Ordnung, das ist alles in Ordnung. Ja? Also ich sage jetzt nicht, eines ist besser als das andere, aber ich sage, was überliefert ist, dass er beim Bewegen den Takbir sprach. Beim Bewegen. Und dieser Ausdruck weist darauf hin, dass er die ganze Bewegung mit dem Dhikr verbrachte. Ja? Und dass es nicht eine Phase gab, in der er keinen Dhikr gesprochen hat, sondern während der Bewegung. Bewegung ist so kurz, Bewegung ist ja nicht lang. Okay? Manche Leute sagen, Tayyib, wenn jemand im Sujud ist und er will sich aufstellen zur nächsten Raka'a und er setzt sich sogar noch dazwischen hin, wie manche sagen, manche Jalsat al-Istiraha, nennt man diese Ausruhung, Sitzung kurz vor sie aufstehen, soll der Imam dann die ganze Zeit in Allah kümmern. Das ist eine Ausnahme. Das ist eine Ausnahme, wenn du ein Mensch bist, der sich hinsetzen muss, weil er ermüdet ist oder weil er nicht auf einmal aufstehen kann aufgrund seines Kreislaufs oder aufgrund seiner körperlichen Begebenheiten. Das ist was anderes. Ja? Die Leute müssen dann aufpassen, dass sie nicht vor dem Imam sich aufgestellt haben. Ja? Aber das heißt ja nicht, dass wenn ein Mensch sich normal bewegt, normale Geschwindigkeit, gesund bewegt, dass er deswegen nicht den Dhikr fühlt. Ja? Kennt ihr die Situation, dass also du sagst das und das ist Sunnah? Dann sagt der eine, ja, aber wenn so und so ist. Dann sagen wir, dieses wenn so und so ist eine Ausnahme. Dieses wenn so und so ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, der Imam ist gesund, er bewegt sich vom Qiyam zum Ruku' und sagt Allahu Akbar und dann ist er auch schon angekommen. Also der braucht nicht viel länger. Wenn es Imame gibt, bei denen das nicht der Fall ist, das ist eine Ausnahme. Ausnahmen bestätigen die Regel. Tayyib. Al-Bara radiallahu anhu berichtet, dass sie damals, wenn sie sich mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam aus dem Rukur erhoben, stehen blieben. Wenn sie sahen, dass er schon im Sujud war, dann gingen sie auch in den Sujud. Das ist die Überlieferung, die ich vorhin erwähnt habe und angedeutet habe. Und sie weist eben darauf hin, dass man sich erst bewegt, wenn der Imam schon bei der nächsten Rukun angekommen ist. Darf man sich vorbewegen? Man darf, solange man dem Imam nicht zuvorkommt. Und dieser Hadith weist auch darauf hin, dass man den Imam in diesem Fall beobachtet. Aber dieses Beobachten heißt nicht unbedingt, dass du ihn anstarrst, sondern du schaust auf die Stelle hin, wo du normalerweise Sujud machst, in diesem Bereich. Ja? Aber jeder Mensch hat ja einen Breitwinkel, sage ich mal, sieht er, was passiert. Ja? Und sowieso, wenn man in der zweiten, dritten Reihe ist, entweder orientiert man sich an dem Ton oder man orientiert sich an der Gruppe, die man vor sich sieht. Möglicherweise. 26. Al-Bara sagte, radiallahu anhu, wenn wir mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam beteten, hat niemand von uns seinen Rücken gebeugt, bevor der Propheten sallallahu alaihi wasallam seine Stirn auflegte. Also eindeutig. Al-Bara berichtet, dass sie, wenn sie mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam beteten, sie sich erst verbeugten, wenn er sich schon verbeugt hatte. Also in den Rukur gegangen sind. Ja. Und wenn er Sami' Allahu liman hamide gesagt hatte, blieben wir so lange stehen, bis wir sahen, dass er seine Stirn bereits auf den Boden gelegt hatte. Ja. Sami' Allahu liman hamide, das heißt, wenn er sich hingestellt hatte, weil dann jemand steht man, also nach dem Rukur, dann sagt er, blieben wir so lange stehen, bis wir sahen, dass er seine Stirn auf den Boden gelegt hatte. Erst dann folgten sie ihm, sallallahu alaihi wasallam. Die Überlieferungen sind eindeutig, dass man sich nicht zeitgleich mit dem Imam bewegt, sondern dass man das zeitversetzt macht. Und wie zeitversetzt macht, bewegt man sich gleich, nachdem der Imam sich bewegt, darf man, aber Sunna ist es, dass man sich erst bewegt, wenn der Imam schon bei der nächsten Säule angekommen ist. Sollte jemand sagen, was mache ich, wenn der Imam sich schon wegbewegt hat von der Stelle, wo er ist, noch bevor ich angekommen bin, sagen wir, jeder Mensch praktiziert die Sunna, soweit er kann, praktiziert er sie. Also ist ja nicht meine Sache, ob der Imam ich ihn dann noch erwische oder nicht erwische oder schon wieder weg ist. Das ist nicht meine Sache. Meine Sache ist es, ich bewege mich, wenn der Imam angekommen ist, bewege ich mich dahin. Wenn er schon weg ist, dann mache ich meine Pflicht an dieser Stelle und dann bewege ich mich wieder zur nächsten Position, wo er gerade ist. Die Verantwortung bei dir liegt, dass du das machst, was du machen musst. Solange natürlich der Imam darf dir nicht jetzt zwei Säulen voraus sein oder so. Ja, das ist natürlich ein Problem. Ja. Dann würde man eher die Pflichten erfüllen, anstatt dass man eine Sunna macht. Weil ich will ja ein Gemeinschaftsgebet verrichten. Aber wir gehen davon aus, dass der Imam, inshallah ta'ala, deswegen Imam ist, weil er sich am besten auskennt in der Sunna und auch die Sachen vorbetet und richtig vormacht. 75. Wie schlimm es ist, sich vor den Imam zu erheben oder zu beugen. Also nachdem wir die ganze Zeit gesprochen haben über wie es Sunna ist und wann man sich bewegt, ist die Frage, wie schlimm ist es denn, wenn ich das dann vor dem Imam mache? Ist das so schlimm? Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, habt ihr keine Angst, dass Allah euren Kopf in den eines Esels verwandelt, wenn ihr ihn hebt, obwohl der Imam noch im Sujud ist? Oder seine Gestalt in die Gestalt eines Esels? War das eine der aussagekräftigsten Hadithe und Warnungen davor, dass ein Mensch, Gott bewahre, dem Imam zuvorkommt. Und deswegen, wie ich vorhin gesagt habe, wenn wir eine Anordnung haben des Propheten oder ein Verbot haben, dann muss deswegen nicht gleich eine Drohung damit verbunden sein, damit wir verstehen, dass das kein Spaß ist und dass es ernst gemeint ist und dass wir uns daran direkt auch wirklich halten müssen. Und taban, entweder ist hier eine wirkliche Verwandlung des Gesichtes oder des Kopfes in das eines Esels gemeint und Allah subhanahu wa ta'ala ist zu allem imstande. Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt über einen Vers Allahs in Surat Al-Imran, in Surat al-Nisa, Entschuldigung, wo es darum geht, dass die Menschen am Tag der Auferstehung, manche von ihnen Gott bewahre, Allah wird ihre Gesichter umkehren und er wird sie auf ihren Gesichter laufen lassen am Tag der Auferstehung, als eine Form der Erniedrigung. Und dann fragten manche den Propheten, ja, wie kann denn das sein, dass jemand auf seinem Gesicht läuft am Tag der Auferstehung? Und sagte er, derjenige, der dich hat auf zwei Beinen laufen lassen, ist auch imstande, dich auf deinem Gesicht laufen zu lassen. Das ist die erste Sache. Zweite Sache ist, es kann auch bedeuten, dass jemand, der so etwas macht, blöd dasteht. Jemand, der sich erhebt als einziger vor der ganzen Gemeinschaft, als einziger seinen Kopf erhoben hat, obwohl alle anderen noch unten sind, jemand von Weitem betrachtet, sieht sehr seltsam aus. Und das ist die zweite Anspielung in diesem Hadith. Uns genügt, dass der Prophet das verboten hat, und kein gesunder Mensch oder kein Muslim mit gesundem Menschenverstand wird so etwas absichtlich machen. Aus Versehen passiert so etwas, gerade wenn jemand, Gott bewahre, nicht gut hören kann, da weiß nicht, hat der Imam schon Allahu Akbar gesagt, hat er noch nicht gesagt. Oder er hört ein Geräusch und er denkt, das war Allahu Akbar, und dann erhebt er sich. Vor allem in diesem Moment, was macht man? Man kehrt sofort wieder zurück. Man kehrt sofort wieder zur Stelle zurück, und das war's. Und du brauchst auch kein Sajda Sahu machen oder sowas. Du brauchst keine Vergesslichkeitsniederwerfung machen am Ende des Gebets. Gar nicht. Ja. Warum? Weil der Imam übernimmt diese Sache für dich. Der Imam ist ein Garant, wie der Prophet sagt, Imam Udamin. Das heißt, wenn man hinter dem Imam einen Fehler macht, bei dem man normalerweise zwei Niederwerfungen machen müsste, entfällt das. Entfällt das hinter. Man macht es dafür, macht man es aber, wenn der Imam zwei Sajda macht, egal ob man einen Fehler gemacht hat oder nicht gemacht. Ja, das heißt, das ist die Regel hinter dem Imam. 76. Anas berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie immer anspornte, Entschuldigung, 76, den Gebetsplatz vor dem Imam verlassen. Anas berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie immer anspornte zu beten. Und er verbot ihnen, den Gebetsplatz vor dem Imam zu verlassen. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam sehen wir, dass er sie immer anspornte zu beten. Wenn wir von Anas ausgehen, Anas als ein kleiner Junge, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam diente, irgendwas von zwischen 7 Jahren und 13 Jahren alt war oder mehr oder weniger. Das heißt, ich will damit sagen, dass er noch nicht islamisch reif war. Dann sehen wir, dass das Anspornen eine Sunna ist. Und der Prophet hat ja gesagt, ordnet euren Kindern das Gebet an, sobald sie 7 Jahre alt sind. Oder spornen sie zum Beten an, sobald sie 7 Jahre alt sind. Das heißt, hier geht es um Anspornen, ein erzieherisches Anspornen, damit er sich an das Beten gewöhnt und in den Genuss dieser Ibadah kommt. Ansonsten ist es ja noch für ihn keine Pflicht, deswegen darfst du ihn auch nicht bestrafen oder so, wenn er dann sagt, ich habe keine Lust zu beten, ich will nicht beten. Mit 8 Jahren, 9 Jahren, 10 sagt er, ich will nicht beten, fertig. Was du machst, ist, du spornst ihn an und sagst, der Prophet hat auch gebetet, und er hat auch Kindern gesagt, dass sie in der Gemeinschaft mitbeten sollen und so. Das ist ein Anspornen, und aber nicht eine verpflichtende Aufforderung. Das ist falsch. Ja. Aber der zweite Teil des Hadiths ist für uns in diesem Zusammenhang der wichtige. Und zwar, er verbot ihnen, den Gebetsplatz vor dem Imam zu verlassen. Mit dem Verlassen des Gebetsplatzes vor dem Imam, eine Weisheit, die erwähnt wird, ist, dass es darum geht, dass der Imam eventuell nach Ende des Gebetes oder nach dem vermeintlichen Ende des Gebetes erinnert wird daran, dass er einen Fehler gemacht hat. Oder dass er einen Rak'a zu wenig gebetet hat. Einen Rak'a zu viel gebetet hat. Dass er eben sich nochmal zweimal niederwerfen muss. Okay? Und deswegen sollst du erstmal abwarten, bis sozusagen klar ist, dass dieser Fall nicht eingetroffen ist. Und sowieso gibt es Adhkar, die man spricht nach dem Gebet. Ob das das dreimal Astaghfirullah ist, oder ob das Lesen von Ayat al-Kursi ist, oder Qul Allahu Ahad, Qul A'udhu bi Falaq, Qul A'udhu bi Rabbin Nas, und andere Adhkar, die man gelernt hat. Der Mensch ist ein sogenanntes Gewohnheitstier. Wenn du dich gewöhnt hast an etwas, dann machst du es. Wenn du dich gewöhnt hast daran, immer nach dem Gebet, Assalamu alaikum, sofort aufzustehen, wegzugehen, manche Leute verspüren so eine innere Unruhe, die können nicht sitzen bleiben und die Adhkar in Ruhe sprechen. Ja? Und das ist eine Sache, wir alle müssen daran arbeiten. Also ich nehme mich da überhaupt gar nicht aus. Ja, dieses Sagen von Subhanallah und Alhamdulillah und Allahu Akbar. Yani, wisst ihr, was das für eine Auswirkung hätte auf unsere Herzen, wenn wir das mit Bewusstsein sagen würden? Ja? Du preist deinen Herrn 33 Mal. Ja? Du dankst ihm für seine Gunsterweisung 33 Mal. Du preist ihn als den Größten 33 Mal. Also wenn Allah subhanahu wa ta'ala in deinem Herzen wirklich der Größte ist, ja, du hast keine Probleme in deinem Leben. Du hast keine Probleme, wenn dich jemand vor eine Fitna stellt. Willst du Allah oder was anderes? Ja, du wirst niemals diese Fitna haben, weil du immer Allah subhanahu wa ta'ala als den Größten verherrlichst. Nicht nur mit der Zunge, sondern auch im Herzen. Ja. Deswegen die Sache mit dem Gebetsmatz verlassen, das darf man wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, das wollte ich gerade sagen, wenn man sich daran gewöhnt hat, diese Adhkar ordentlich zu sprechen, dann fällt es auch einem leicht. Ja, das Problem ist immer noch, man muss sich eine Zeit lang daran gewöhnen. Und sehr wichtig, liebe Geschwister, wie man so schön sagt, verrate ich so ein Sprichwort, das heißt ungefähr wie, wenn du nicht, ja, ich sage mal auf Deutsch, also ungefähr, man könnte sagen, wenn du nicht den ganzen Kuchen bekommen kannst, dann nimm wenigstens Teil davon. Oder dann lass das beste Stück wenigstens nicht weg. Okay? Es gibt nicht immer entweder oder, schwarz oder weiß. Soll ich nachts beten oder lieber nachts lernen? Soll ich tagsüber fasten oder lieber Koran lesen? Ach, der Tag hat 24 Stunden. Mach am besten einen Teil so und einen Teil so. Dann bist du ein ausgeglichener Mensch und erfüllst du alle Sunnah-Handlungen des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Deswegen, das Mindeste, was man macht, man wartet ab, bis der Imam sich den Menschen zugewendet hat. Dann weiß man, inshallah ta'ala, das Gebet ist auch wirklich beendet. Und solange dann niemand spricht, kannst du deine Adhkar sprechen und dann gehst du eben weg. Aber am besten wartest du, bis der Imam selbst den Gebetsplatz verlassen hat. Das reicht für heute, inshallah tabaraka wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.